dunkle Tage, lange Nächte. Jeder Streit wird gleich ein Krieg. Fame spendet Rampenlicht, aber leider keine Energie. Ein Klumpen Eis in meiner Brust, ein kaltes Herz kann nicht mehr fühlen. Fast keine Liebe mehr für Menschen, nur der Schmerz ist intensiv. So viel Hass in meinem Bauch, ich will schreien, doch es kommt nichts raus. Ball die Finger zu einer Faust und zerschlag dein Bild meines Lebens. So viele vermeintliche Brüder, sie klauten guten Leuten den Platz. Kopf durch die Wand, doch dahinter kam nur Regen. Leere Worte sind wie Luft und Sauerstoff, wie ersticken. Warum haben Schlechte profitiert und die Guten bei mir gelitten? Schnelles Geld sieht süß aus, doch schmeckt hinterher immer bitter. Ich bin hier, die Hände blutig im Puzzle mit tausend Splittern. Doch irgendwie geht es schon weiter. Die letzten Meter ins Ziel, lass ich mich tragen vom Wind. Was soll schon groß schief gehen, wenn wir das Ende schon kennen? Ich bau dir aus den Scherben meines Lebens ein Bild. Ich bau ein Mosaik. Ich greife rein in das Splittermeer, das vor mir liegt. Ich bau ein Mosaik. Setz alle Scherben zusammen, bis es ein Bild ergibt. Ich bau ein Mosaik. Ich greife rein in das Splittermeer, das vor mir liegt. Ich bau ein Mosaik. Setz alle Scherben zusammen, bis es ein Bild ergibt. Blick durch ein goldenes Gitter, vorne nur Splitter. Dieses Leben schmeckt bitter, Erfolge muss ich verdienen. Doch dafür hat's noch nicht gereicht, habe bis heute nichts erreicht, weil ich abgelenkt durch Schlägereien und Polizei war. Für meine Mutter nur ein Nichtsnutz, Rumtreiber. So ging's nicht weiter. Scherben mein Mosaik, auch wenn alles zerbricht und du nicht mehr willst, komm, ich sing dir ein Lied davon. Und auch wenn ich mal nicht weiter weiß, wird jede Scherbe zu einem Puzzleteil. Ich ertrinke nicht in Selbstmitleid und bau mir ein Mosaik. Doch irgendwie geht es schon weiter. Die letzten Meter ins Ziel, lass ich mich tragen vom Wind. Was soll schon groß schief gehen, wenn wir das Ende schon kennen? Ich bau dir aus den Scherben meines Lebens ein Bild. Ich bau ein Mosaik. Ich greife rein in das Splittermeer, das vor mir liegt. Ich bau ein Mosaik. Setz alle Scherben zusammen, bis es ein Bild ergibt. Ich bau ein Mosaik. Ich greife rein in das Splittermeer, das vor mir liegt. Ich bau ein Mosaik. Setz alle Scherben zusammen, bis es ein Bild ergibt.